Moin, ich bin Michael und ich höre meinen Lieblingspodcast und zwar ganz ehrlich mit dem Hassan und dem Guido. Hi Guido, alles klar bei dir? Ja, Hassan, hey, was geht, Mann? Ja, bei mir ist alles gut und bei dir? Ja, super. Den Einstieg bzw. die Begrüßung hat ja heute Michael gemacht. Ja, Mann. Unser Kollege aus dem Lehrerzimmer, der auch, glaube ich, ein treuer Zuhörer ist. Nicht nur glaube ich, der hört immer zu, der wartet immer auf die Folgen. Ja, ja, super. Ey, aber der krasseste ist immer noch Umut, der jedes Mal ankommt, wenn er Grüße gehen raus. der fragt auch immer, wann die nächste Folge kommt. Ja, der kommt immer so, ey, wann nehmt ihr jetzt auf? Nehmt ihr jetzt auf? So? Ja, macht ihr heute eine Folge? Immer, ja. Bester Mann. Wir müssen übrigens noch nachreichen. Letzte Folge hat die Begrüßung ja Cassandra gemacht. Das war übrigens eine alte, ehemalige Praxissemestlerin von uns, die auch immer sehr engagiert und mit Spaß an der Sache dabei war. Ich glaube, die ist jetzt kurz vor Ende mit ihrem Studium, meine ich, und steigt dann auch irgendwann ins Referendariat ein. Genau. Yeah. Und sie ist natürlich auch ein treuer Fan und Zuhörer unserer Folgen und ja. Genau, das auf jeden Fall. Siehst, mir fällt gerade ein, Cassandra ist eigentlich ein super Einstieg zum Thema, weil Cassandra hatte immer so eine krass positive Energie. Ja, ja. Ne? Also die war immer fröhlich, immer glücklich, immer am Lächeln. Und wir wollen ja heute über Energie sprechen. Richtig. Ja, willst du einen Einstieg machen? Also meine Energie ist nach diesem Wochenende im Keller. Nein. ich würde dir direkt eine Frage stellen, um den Ball wieder zurückzuspielen. Was ist für dich positive Energie? Oder was macht positive Energie aus, wenn du was erreichst? Also ich glaube sehr stark, dass jeder Mensch eine Energie mitbringt, die er ausstrahlt, die man vielleicht mit unseren heutigen Messgeräten irgendwie nicht messen kann, aber die, glaube ich, irgendwie jeder spürt und fühlt auch teilweise, egal ob sie jetzt positiv oder negativ ist. Und ich glaube, mit dieser Energie kann man sowohl die Mitmenschen, also nicht nur kann man, ich bin davon sehr überzeugt, dass man die Mitmenschen beeinflusst und auch eine gewisse Energie in einem Raum verstreut, die immer noch irgendwie anwesend ist, auch wenn man gar nicht mehr in diesem Raum ist, also körperlich quasi. Ja, ja. Und diese Energie kann wirklich die Laune der einer Gruppe oder der Umgebung echt hoch pushen, aber auch ganz schnell runterholen quasi. Ey, ohne Witz, das merkt man auch richtig krass in der Schule, oder? Wenn du als Lehrer in den Unterricht gehst, wenn du schlechte Laune hast, merkst du automatisch, okay, die Kids sind leiser, die Beteiligung ist weniger. Und wenn du mit guter Laune reinkommst, sind die so ein bisschen unruhiger, aber auch besser beteiligt so, oder mehr Meldungen und sind besser dabei. Also da merkt man schon die eigene Stimmung, die man so nach außen trägt, oder diese Energie, die man dann ausstrahlt, die überträgt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mir ist aber auch aufgefallen, jetzt wo du es gerade sagst, diese Grundeinstellung oder diese Grundenergie, die man ausstrahlt, die schallt auch immer zurück. Also klar, ich denke, wir haben oft die Situation, dass wir halt gut gelaunt in den Unterricht gehen, weil wir haben ja auch Spaß in unserem Unterricht. Aber es kommen natürlich auch mal Tage oder Stunden vor, wo du einfach schlecht gelaunt bist, keine Ahnung, wo du genervt bist von irgendwas oder irgendwas stört dich gerade, irgendwas passt dir gerade nicht. Und dann gehst du einfach schlecht gelaunt mal in die Stunde rein. Das ist ja, kann ja jedem passieren, sowohl Lehrern als auch Schülern. Ja. Aber wenn die Schüler wissen, dass du eigentlich immer eine positive Grundhaltung hast, so eine positive Energie mitbringst, dann kommt es auch ganz oft bei mir vor zumindest, dass die Schüler mir dann diese positive Energie wieder zurückgeben. Ja, ja, ja. Ne, das fällt mir immer sehr, sehr auf. Ja. Also eigentlich hält man eine schlechte Laune. Also erstens kommt sie sowieso ganz selten vor, aber wenn sie dann im Unterricht mal da ist, dann ist sie auch ganz schnell wieder weg. Ja. Wobei ich versuche die auch bewusst dann hier zu vergessen und das umzulenken auf positive Energie, weil egal was ist, da müssen die Schüler nicht drunter leiden quasi. Definitiv, definitiv. Ja, wobei mir in dem Zusammenhang muss ich gerade sagen, dir fällt immer ziemlich oft auf, wenn von mir eine negative Energie ausgeht. Also du kannst meine Stimmung immer sehr gut lesen. Ich erinnere mich da an letzter Woche. Ich war so ein bisschen geladen wegen ja, muss ich jetzt nicht erläutern, ich hatte so ein bisschen schlechte Laune, bin ins Lehrerzimmer gekommen und dann hast du direkt so gesagt, so, oh, der ist schlecht drauf oder so, und dann hat Umut noch so gesagt, so, nee, man sieht das doch nicht wegen der Maske und so. Aber genau. Aber du hast es gespürt, Mann, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir ja auch uns sehr gut kennen und du schon ungefähr weißt, wie ich dann drauf bin, so, wenn ich schlechte Laune habe. Ja, aber auch so, also ich achte da sehr drauf. Ich versuche die Menschen auch wirklich zu lesen, nicht weil ich irgendwie so ein Typ bin, der die Menschen unbedingt lesen will und ihre Geheimnisse erfahren will, sondern also zu lesen im Sinne von ihre Energie zu spüren und zu gucken, ist der jetzt gut gelaunt, braucht er jetzt einfach seine Ruhe oder braucht er jetzt jemanden zum Sprechen, jetzt nicht nur für dich, sondern allgemein auch im Lehrerzimmer. Ja, und ja. Oftmals ist es vielleicht auch einfach Menschenkenntnis oder auch von meiner beruflichen Laufbahn, die ich bisher hatte, weil ich viel mit Menschen zu tun hatte. Es geht das Räuspern wieder das, los. Ja. was wollte ich sagen? Entschuldigung. Genau, ich liege in der Regel meistens richtig. Und ja, ich bin oft darüber, also die Leute sind oft überrascht, dass ich das erkenne, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber das war auch echt witzig, du kamst so rein, so guten Morgen, hast dann so irgendwas erledigt und ich habe schon gemerkt, so, ich so, ey, der hat schlechte Laune, da war Umut halt direkt neben mir. Ich so, Umut, pass mal auf, der hat safe schlechte Laune heute. Umut so, hä, wie, was meinst du? Ich so, guck dir nochmal an. Und du hast es ja gar nicht mitbekommen und dann bist du so irgendwie rumgegangen und dann ich so, ey, Guido, was ist los? Ich so, ja, der so, du so, ja, alles gut, Mann. Ich so, Umut, es ist durch so, so Umut. Ich so, ey, der hat 100% schlechte Laune. Irgendwas passiert, pass auf. Und dann kam es halt, ich so, ja, was ist los? Du so, ja, so und so, so und so. Ich so, ja, also, ja, hat man halt gespürt, ne? Und ich find's auch wichtig, dass man darauf achtet und versucht wirklich mal die Leute aufzubauen, nett zu sein. Und es kann auch echt mal einfach nur, ey, wie geht's? Erzähl doch mal, was ist los? Kann auch schon echt helfen, glaube ich. Also hilft mir zumindest immer, wenn ich schlechte Laune habe. Oder ich merke auch, dass es anderen hilft, wenn man einfach mal nur zuhört und aufmerksam drauf wird. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich möchte noch weitergehen. Man merkt ja auch so, wenn zum Beispiel so Energien von Menschen ausgehen. Und also ich habe da so ein Gespür für so mehr oder weniger für Menschenkenntnis. Und ich finde, das wird ja auch deutlich so an der, an den Schwingungen und an den Vibes so. Da merkt man schon relativ schnell so, was mit was für einer Person man es zu tun hat, ne? Also ich kann immer relativ schnell unterscheiden zwischen Mensch oder Arschloch. Entschuldigung, dass ich jetzt Arschloch sage. Aber ich habe da immer ein ziemlich gutes Gespür für. Und wenn mir Leute, wenn ich schon so von Anfang an so eine negative Aura spüre irgendwie oder irgendwie so einen negativen Vibe verspüre, dann bestätigt sich das sehr häufig bei mir im Nachgang so. Also so, ich finde Situationen so mit ersten Kontakt oder generell so Situationen, man spürt ja auch sowas irgendwie im Raum und kann oft irgendwie daraus schon was schließen, so, weißt du? Also auch wenn, auch, also das ist so wie zwischen den Zeilen lesen, da spürt man einfach so eine Energie, wo man dann echt sowas rausfühlt irgendwie und merkt so, ey, da passiert jetzt entweder was Gutes oder was Schlechtes, so, ne? Das merkt man schon irgendwie voll. Ja, auf jeden Fall. Dieses Bauchgefühl halt einfach, ne? Ja, ja. Was ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen habe, und das ist mir jetzt seit, ich glaube, seit auf jeden Fall noch seit einem Jahr noch bewusster geworden, weil die Lage allgemein halt überall angespannt ist wegen, ich sag's jetzt einfach wegen Corona, falls ihr es nicht bemerkt habt, ja. Und ich habe mir echt vorgenommen, dass ich mich bei Gruppengesprächen oder bei Menschen, die immer wieder so dieses Negative ausstrahlen, oh, alles ist kacke und ich habe keine Lust mehr, keine Ahnung, meine Arbeitsstelle ist gerade voll Stress, ich brauche Geld, also ich brauche, je nach Situation, aber immer dieses Negative, habe ich mir echt vorgenommen, mich da fernzuhalten und ich versuche da auch echt einfach nur wegzugehen, weil das zieht mich voll runter. Ah, deswegen haben wir im Moment so wenig Kontakt. Nein, du gehörst da auf jeden Fall nicht zu, aber ich habe echt gemerkt, das zieht mich voll runter und ich weiß gar nicht warum. Ja. So, also ich, ohne dass ich am Gespräch beteiligt bin, allein dieses Zuhören oder dieses passive Zuhören, boah, das hat mich letztens, also was heißt letztens, das hat mich einmal so runtergezogen, dass ich gesagt habe, boah, ich gehe nie wieder mit denen in die Nähe von denen, wenn die so irgendwelche Gespräche führen. Ja. Weil ich war den ganzen Tag schlecht gelaunt. Ich konnte dir nicht sagen, wieso. Einfach weil diese Energie mich so beeinflusst hat. Ja, doch, voll, auf jeden Fall. Und das zieht einen aber auch dann so runter, findest du nicht auch? dass du dann ja, auch so auf, selber so auf null Bock bist irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. So, und so. Das Problem ist dann, also ich meine, das kann man ja mal haben. Das ist ja gar nicht so schlimm, das haben wir alle mal, habe ich ja gerade eben auch schon erwähnt. Aber wenn man dann, also ich versuche dann immer die Laune oder hochzupushen oder irgendwie mal den Blickwinkel auch zu ändern. Also auch besagt das auch so, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, Person XY hat sich so und so gegenüber mir verhalten und das fand ich richtig blöd. Ja, aber vielleicht versuchte ich doch mal in die Lage zu versetzen. Vielleicht hatte er einfach Stress oder vielleicht lag es an was ganz anderem. Vielleicht meinte die Person das ja auch gar nicht so. Und wenn sich dann diese Person gar nicht auf diese Möglichkeiten einlässt und immer noch sagt, nein, das ist auf jeden Fall so und das war scheiße, das war blöd, auf gut Deutsch gesagt, entschuldigt bitte den Kraftausdruck. Voll und kräftig. das wirkt einfach nicht, dann ziehe ich mich einfach zurück, ehrlich gesagt. Ja, ja, besser ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wann hast du denn in welchen Situationen eigentlich mal so schlechte Laune oder negative Energie? Boah. Ja, so, ach, weiß nicht, so im Alltag gibt es manchmal so Kleinigkeiten, das sind dann so zwischenmenschliche Dinge, so, ich muss aber, das ist so ein Problem in meiner Person, ich versuche ja selber immer übertrieben höflich zu sein, ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass ich, so, weißt du, ich entschuldige mich auch voll oft, ich entschuldige mich auch dafür, dass ich mich ständig entschuldige, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ja. Und teilweise denke ich mir dann so, also ich projiziere das dann auch auf andere und wünsche mir das manchmal so von Leuten, also so unter Freunden zum Beispiel, bin ich dann nicht mehr so. Aber wo ich so eine gewisse emotionale Distanz habe, erwarte ich irgendwie auch immer dieselbe Höflichkeit, weil ich so erzogen bin irgendwie, ne? Mhm. So, und dann denke ich mir auch ganz oft so, auch so auf der Arbeit zum Beispiel oder so, fühle ich mich dann schon manchmal so ein bisschen oder fühle ich mir auf den Schlips getreten, wenn dieselbe Höflichkeit nicht zurückkommt so. Und dann entwickelt sich bei mir auch so ein negativer Vibe. Das meinen die vielleicht gar nicht böse, aber ich bin dann schon so, wo ich mir dann so denke, ey, aber auch da habe ich mir jetzt Abhilfe geschaffen. Ich sag mir ganz oft, wenn jemand was von mir will und das nicht irgendwie höflich verpackt oder so, was ja im Alltag vielleicht mal möglich ist, wobei ich das schon wichtig finde, dann habe ich 3 goldene Worte, nicht mein Problem. Ja, mir ist auch sehr aufgefallen, Guido, das trifft halt, das habe ich dir bestimmt auch schon mal gesagt, ich glaube, die Wirtschaft von heute oder allgemein die Situation ist folgendermaßen, und das ist auch wirklich ein Tipp an alle Zuhörer von uns, man darf niemals Freundlichkeit, Nettigkeit und Höflichkeit mit Schwäche verwechseln. Ja, aber das machen ja viele. Ja, und genau das ist ja das Problem. Nur weil ich freundlich bin oder nett bin oder dich anlächele, heißt das nicht, dass ich schwach bin. Mhm. Aber das wird halt oft verwechselt. Ne? Man denkt immer so, oh, der ist doch sowieso nett, mit dem kann ich nicht machen, was ich will. Ja. Nein, das sage ich ganz oft und das ist wirklich so. Ich bin nett und freundlich, ja, aber jeder muss seine Grenzen einhalten. Und wenn du meinst, dass du mir auf den Schlips treten musst oder darfst oder kannst, dann ziehe ich auch ganz schnell ganz andere Seiten auf und sag dir auch dann klipp und klar, hör mal zu, ich hab dich gern, du bist cool drauf, aber halt deine Grenzen ein. Und ich bin immer ganz schlecht, also immer, ich habe immer negative Energie eigentlich bei 2 bzw. 3 Sachen. Das sage ich auch immer meinen Schülern. Nummer 1 ist, wenn man mich anlügt, da werde ich ganz schnell sauer. Und Nummer 2 ist, wenn man Kraftausdrücke benutzt oder flucht. Mhm. Also das ist so bei mir in der Schule, wo ich den Schülern auch sage, so diese 2 Sachen. Gefahren absolut, der Zunge. Genau, die Gefahren der Zunge, absolutes No-Go. Wir können über alles reden, seid aber immer ehrlich und benutzt keine Kraftausdrücke, also auch unter euch. Gegenüber mir sowieso eigentlich nie oder habe ich bisher nie erlebt. Sollte auch so bleiben. Aber auch unter den Schülern, ne? Finde ich sehr, sehr wichtig. Und noch ein 3. Punkt, der gilt allgemein immer für mich persönlich, wenn ich sehe, dass irgendwo Ungerechtigkeit stattfindet. Mhm. Egal in welcher Form, egal ob es jetzt mir widerfährt, wobei wenn es mir widerfährt, denke ich mir mal Schwamm drüber, ist egal so. Aber vor allem, wenn es so andere betrifft, ne? Wenn andere Leute irgendwie Unrecht erfahren, erleben, weil irgendein anderer meint, dass er sich das nehmen darf. Mhm. Da werde ich immer ganz schnell ganz sauer und dann pushe ich auch meine negative Energie oder meine, ja, ich sag nicht Aggressivität, aber dann bin ich auch direkt und sag, was Sache ist. Ja. Um jetzt noch kurz so wieder noch einen anderen Aspekt abzuchecken. Ich habe ja vorhin schon so angerissen, dass wenn so negative Energien auf dich abfärben, dass man dann so null Bock hat, ne? Kennst du ja auch. Welchen Einfluss haben wohl Energien so auf Pläne und Ziele, die man verfolgt? Was meinst du? Also, oder ich nehme mal ein Beispiel. Ich sage zum Beispiel auch so ganz oft, wenn ich mit einem Bekannten fotografieren bin, dann reden wir ganz oft so darüber, so von wegen, wenn wir unterwegs sind und irgendwas knipsen wollen, dann sagt man immer so, ey, boah, ich krieg das nicht hin oder ach, das liegt an meiner Kamera oder auch das Licht ist schlecht und keine Ahnung was, ne? Und also wir haben da so unser Mindset mittlerweile so, wenn wir zusammen knipsen gehen, so zu fotografieren, dann sagen wir immer so, ey, es gibt kein schlechtes Licht, es gibt kein schlechtes Objektiv oder so oder eine falsche Brennweite oder so. Ich erkläre es jetzt nicht, was das heißt. Also die Umstände können nicht schlecht sein, sondern nur wie ich damit umgehe, ist schlecht. Also ne, so wie ich mit der Situation klarkomme, ist das einzig, das einzig Negative an der Sache. Mhm. So, wenn ich jetzt selber positiv rangehe, dann mache ich vielleicht ein anderes Bild, aber ich mache ein gutes Bild, weil ich ja darüber nachgedacht habe und nicht gesagt habe, oh ja, alles, was ihr jetzt dabei habt, ist jetzt Müll, ne? Verstehst ja, also du? Das kann ich genauso unterschreiben, sehe ich genauso wie du. Das Wichtige dabei ist, eigentlich könnten wir, ich muss wieder räuspern, entschuldigt. Alles gut. Eigentlich könnten wir jetzt direkt auf dein Zitat zugehen, weil wir wollten ja heute Zitate-Revival machen, weil das passt dazu sehr gut, finde ich. Soll ich das jetzt einfach mal machen? Ich würde mir dann eins von dir aussuchen. Okay. Ich wähle Zitat Nummer 2 von dir, das passt nämlich gerade sehr gut und dann kann ich drauf einsteigen. Willst du es vorlesen? Ja, warte, ich muss mal kurz aufmachen. Es geht los. Es ist von Seneca. Seneca, kennst du Seneca? Ja, Philosoph. Lucius Ananois. Heißt er Ananois? Nee, Ananois. Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Ananois. Ananois heißt der. Ananois. Seneca mit Nachnamen. War ein römischer Philosoph, der, ich glaube, kurz nach Christi Geburt auch geboren ist. Im ersten Jahr oder so. Eins nach Christus. Ist auch egal. Der hat auch ein richtig gutes Buch geschrieben, um hier nochmal drauf zu verweisen. Und zwar, das würde zu der Folge passen, als wir das hier mit den Hast du Zeit oder so war das, glaube ich, ne? Hieß die Folge. Ja, genau. Ja. Kürze des Lebens oder so heißt das Buch. Richtig toll. Kleine Leseempfehlung. Kann man sich auch als Podcast bzw. als Hörbuch auf Spotify anhören. Geht irgendwie eine Stunde oder so. Richtig cooles Ding. Seneca, die Kürze des Lebens. Ruhig mal reinhören. Auf Spotify. Nochmal Werbung gemacht. Eigentlich müssten die uns jetzt bezahlen dafür. Aber das ist kostenlose Werbung. Also ich kriege kein Geld dafür. Komm zum Punkt, Guido. Okay, also Hassan wählt das zweite Zitat. Arbeite, als wenn du ewig leben würdest. Liebe, als wenn du heute sterben müsstest. Warum hast du das gewählt und was bedeutet das für dich? Ich habe das gewählt, wir haben ja letztens auch noch darüber gesprochen, dass man Ziele haben sollte in seinem Leben, so, die man verfolgt, die man vor Augen hat. Ne? Und wenn du dieses Ziel vor Augen hast und dran arbeitest ein Leben lang, dann hast du auf jeden Fall Erfolg, weil du auf diesem Weg bist. Und selbst wenn du dieses Ziel nicht erreichst, hast du etwas bewirkt quasi. Ob das jetzt in deinem Umfeld bei der Arbeit, in deinem Freundeskreis oder bei dir in der Familie. Oder ob das jetzt irgendwie nur für dich persönlich ist, spielt gar keine Rolle. Du wirst, also jeder Einsatz wird entlohnt in irgendeiner Art und Weise. Davon bin ich überzeugt. Und wenn du diese positive Energie aufrecht erhältst und wenn du denkst jetzt, okay, ich habe ein Ziel, das ist jetzt nicht morgen erreicht, sondern ich habe ein höheres Ziel, was jetzt über mein Leben lang oder was also über einen großen Zeitraum hinweg erreichbar ist, dann gibt es genau das, wie du bei den Fotoschießen auch gesagt hast, dann gibt es kein schlechtes Licht, dann gibt es keine schlechte Brennweite, sondern es gibt in dem Moment vielleicht nur einfach wie hast du es genannt, die Umstände passen nicht, oder wie war das gerade beim Fotoschießen? Ich habe gesagt, es kommt immer darauf an, wie man mit den Umständen umgeht. Es gibt nur einen schlechten Umgang, aber keine schlechten Umstände. Genau, dieser Umgang passt im Moment einfach nicht und dann musst du das Ding vielleicht auch mal gegen die Wand fahren und dann einen zweiten Versuch starten. Witziger Fun Fact, ich glaube, diese Woche war das, vor 2-3 Tagen hat Elon Musk eine Rakete gestartet. Jo, die ist explodiert, als sie gelandet ist. Und weißt du, was der gesagt hat? Ah ja, du lachst, aber weißt du, was der gesagt hat, als sie gelandet ist? Oder was die gesagt that's haben? That's life. Nein, das war ein völliger, voller Erfolg. Ja, also, ey, aber das sage ich auch immer den Kids, ne? Wenn die sagen immer so, ich will nicht vorlesen, weil es falsch ist. Und dann sage ich so, ey, wenn du einen Fehler machst, daran wächst du so, ne? Genau, und das ist auch die Arbeitsphilosophie von denen, die sagen, das habe ich dann so bei so einem anderen YouTube-Channel gehört, der dann auch ein bisschen mal was dazu gesagt hat und kommentiert hat. Und SpaceX heißt das, glaube ich, ne? SpaceX. Ja. Die handeln nach der Arbeitsphilosophie, indem die sich sagen, kreiere, teste aus, fahr es gegen die Wand, korrigiere und mach's nochmal. Mhm. Und Elon Musk hat dann auch im Nachhinein gesagt, ganz ehrlich, das war ein völliger, voller Erfolg, weil wir haben die Daten, die wir brauchen, um das zweite Mal perfekt zu machen. Mhm. Also besser zu machen. Mhm. Und dann starten die das nochmal und dann hauen die einen raus. Bis vor 5 oder 6 Jahren war es, glaube ich, unvorstellbar, dass im Monat 2 oder 3 Raketen ins All geschossen werden. Mhm. Aber heute passiert das. SpaceX ja, schießt im Monat durchschnittlich 2 bis 3 Raketen ins Weltall. Ja. Einfach so locker weg. Haben die nicht sogar auch, haben die nicht sogar irgend so ein, die haben doch so einen Tesla auf eine Rakete oder auf einen Shuttle gesetzt und sind einmal auf den Mond geflogen oder so. Genau, ja. Richtige Freaks, ey. Aber cool. Also ich finde das, ja, aber ich finde das Hammer, weil, und das Coole ist bei denen auch zum Beispiel, dass die das auch voll offenlegen, ne? Also ich habe das live beobachtet, wirklich in dem Moment, wo das auch explodiert ist. Und die haben alles gezeigt, die haben nichts verheimlicht. Die haben noch applaudiert. Ja, aber ey, ich finde das cool, ganz ehrlich. Das ist, finde ich, auch Stärke, wenn man auch sagen kann, guck mal, das Ding ist explodiert, alles cool, wir stehen da drüber. Hauptsache, es ist keiner verletzt, ne? Ja, wir lernen da draus und das nächste Mal rocken wir die Bude. Und ganz ehrlich, die zerfetzen den ganzen Markt momentan, ne? Ja, auf jeden Fall. Wirklich, die zerfetzen einfach. Alleine mit PayPal. Ja, aber auch so, also jetzt nur wenn die Weltraum hier Geschichte, wenn wir das betrachten, die nehmen alles auseinander, jede. Und wenn ich mal, ich habe mir so ein bisschen die paar Projekte von denen angeguckt, die bauen so eine Station auf, wo die gleichzeitig, also unmittelbar hintereinander weg, glaube ich, bis zu 10 Raketen losschicken können. Krass. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht utopisch an, aber bis vor 5 Jahren hätte sich auch keiner vorgestellt, dass man 2 Raketen pro Monat in den Weltall schießt. Und er denkt einfach groß, weißt du, er hat sein Ziel, er arbeitet, als ob er ein Leben lang arbeiten müsste. Ja. Das passt jetzt gerade wieder sehr gut zu deinem Zitat. Er arbeitet, als ob er ein Leben lang arbeiten müsste. Aber er liebt, als würde er jeden Moment sterben. Also das ist hier sagt ja Seneca, liebe, als wenn du heute sterben müsstest. Ja. Und er liebt seinen Job, er hat ein Ziel vor Augen, er macht das sehr gerne, deswegen denkt er so, eine Rakete ist draufgegangen, ist egal, weiter geht's. Ja. Also was ich mich jetzt kurz frage, ich will das mal nebenbei googeln, im alten Rom hat man ja Latein gesprochen. Und ich will mal einen Übersetzer reingucken. Und zwar ist es ja so, dass die Liebe im Griechischen, im Altgriechischen hieß es ja Philia und die Philia wurde ja viel weiter gefasst als der Begriff Liebe an sich. Wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich frage mich, ob auch in der römischen Antike oder im Latein, sage ich jetzt mal, der Begriff Liebe vielleicht auch mit Leidenschaft oder Ähnlichem gleichzusetzen ist. Dass du sagen kannst, so ey, wenn du eine Leidenschaft hast, leb so, als wäre es so dein letzter Tag, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also Liebe ist ja natürlich, ist ein Begriff, den kann man schwer fassen, finde ich. Da kann man ja, da können wir eine ganze Folge drüber machen. Was bedeutet Liebe? Ja, ich finde jetzt, das wäre jetzt interessant gewesen, so eine antike Schrift beziehungsweise das wortwörtlich im Original zu haben und dann diverse Übersetzungen dafür zu haben. Weil vielleicht ist die Wortbedeutung, also vieles, also es gibt ja viele Sachen zum Beispiel, die in der Philosophie einfach nur übersetzt sind, aber die Wortbedeutung ist weiter gefasst oder ist eine andere als jetzt für unsere alltägliche Sprache, weißt du? Ja, also deswegen wäre es interessant. Ich finde das mega interessant auch, diese Wortwurzeln. Hätten wir mal recherchieren können. Ja, hätte man mal. Ich finde das mega interessant, diese Wortwurzeln zu recherchieren und zu gucken, was für eine Bedeutung haben die. Interessanter Fun Fact, dass sich unterhalten heißt im Arabischen und auch im Türkischen heißt Muhabbet. Ne, Muhabbet, das sich unterhalten, was wir jetzt zum Beispiel gerade machen. Oder also ich kenne nur Muhabbet, den türkischen Sänger, der R&B gemacht hat. Ja, ja. Aber Muhabbet ist halt ein Begriff, das heißt sich unterhalten. Und ja. Muhabbet, in diesem Wort Muhabbet ist das Wort Hab drin. Und Hab ist halt, kommt von der Wortwurzel Habibi auch. Also hat die gleiche Wortwurzel. Und was heißt Habibi? Schatz oder so. Genau, auch also Liebling, Liebes oder irgendwie sowas. Habibi. Und auch Liebe, Hub. Ja, genau. Und Muhabbet kommt dadurch. Also dieses, also in dem sich unterhalten ist quasi auch diese Liebe mit inbegriffen. Also und man kann sich halt nur, man hat, kann sich halt nur gern haben und sich lieben, wenn man sich auch unterhält. Und dadurch, dadurch erhöht sich diese Liebe zueinander auch. Ja. Also ich würde jetzt mal hier an die Philosophen unter euch oder vielleicht auch an unsere Schüler, recherchiert doch mal bitte nach das Zitat. Ich lese es nochmal gerne vor. Arbeite, als wenn du ewig leben würdest, liebe, als wenn du heute sterben müsstest. Könnt ihr mal im Original suchen, ist wahrscheinlich im Lateinischen und vielleicht könnt ihr das ja nochmal übersetzen mit einem altlateinischen Übersetzungsbuch, das ihr euch in der Stadtbibliothek ausleiht. Lernzeit für die nächsten, Lernzeit für die nächste Stunde bitte alle in den Lernzeitplan eintragen. Die denken dann bestimmt auch so, boah, voll der Opfer, was labert der für Aufgabe? Latein oder was? So, jetzt habe ich wieder meine Assi-Phase gehabt. Soll ich mir auch ein Zitat aussuchen? Oder ja, darf ich? Darf ich? Du darfst. Wow. Diese Energie. Ich fühle auch diese positive Energie, obwohl wir nicht gemeinsam vor Ort sind, aber ich merke, wie dein positiver Vibe auf mich überschwappt. Ja? Sehr schön. Es freut mich sehr. Das gleiche gilt für dich auch. Ich muss aber ein kleines Aber hinzufügen. Aber? Diese positive Energie ist nochmal ganz anders, wenn man sich in einem Raum befindet. Ja, ja. Die ist dann nochmal viel, viel stärker. Finde ich. Ich finde auch. Jetzt oder wenn man auf einer Gazelle zusammen unterwegs ist, dann ist sie auch sehr positiv. Ja, oder so. Also wenn man unmittelbar in einem Raum oder draußen ist oder sonst irgendwo. Ich wähle Zitat Nummer 2 von Henry Ford. Okay, Henry Ford ist, glaube ich, allen bekannt. Der erste Typ, der das... Der Auto gefahren ist. Nein, nein, wie heißt das Band nochmal? Produktionsband? Nein. Fließbandarbeit. Genau, der die Fließbandarbeit erfunden hat, Henry Ford, auch vom Autohersteller oder Ford. Oder die Massenproduktion, klar. Ne? Massenproduktion, genau. Ist, glaube ich, jedem bekannt, hat mal jeder gehört, in Politik, vielleicht auch in Geschichte oder sonst irgendwo. Und spätestens, wenn man sich mit Autos beschäftigt, kennt man die Marke halt Ford, ne? Mein letztes Auto war ein Ford Fiesta übrigens, den ich verkauft habe. Ja. Wusstest du, ich hab letztens gehört, ach nee, das war Porsche, glaube ich, Ferdinand Porsche, aber Ford glaube ich auch. Es gab nämlich so Gönner der NS-Zeit und ich glaube, Ford war da auch irgendwie mit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich merke, mir fällt gerade ein, das erste Auto, was ich wirklich selbstständig gefahren bin, war ein Ford Transit in Rot, ein Neunsitzer. Krass. 1900, ich weiß nicht, vielleicht so um 2000 rum. Hast du bei dir im Dorf einen Schulbus gefahren oder was? Mein Vater hatte einen Ford Transit. Wir sind ja eine große Familie und da sind wir, sind wir mal in Urlaub gefahren und so. Ja, aber ich kenne den sonst so als Schulbus oder so, weißt du? Ja, ich zeig dir mal nächstes Mal. Es gibt auch so ganz normal wie so ein T5 ist der, ne? Sogar ein bisschen kleiner. Ja. Aber es gibt die auch in ganz groß, so wie du gerade sagst. Kann man auch Vanlife drin machen. Ey, wir schweifen hier gerade voll ab. Zitat Nummer 2, Henry Ford. Okay, von Henry Ford. Er sagt, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. Ja. Also dafür muss man ja erstmal diese, Ergonomie beziehungsweise auch... verstehen, wie so ein Flugzeug funktioniert. Und zwar sind die Flügel ja im Querschnitt, wenn man das von der Seite sieht, so konstruiert, dass quasi ein Auftrieb entsteht, wenn Gegenwind erzeugt wird oder wenn Gegenwind da ist. Ne? Also wenn Richtig. Der Wind auf das Flugzeug trifft und der Antrieb, dass ein Flugzeug nach vorne geht, entsteht ja durch den Propeller oder durch die Turbine. Also das drückt das Flugzeug eigentlich nur nach vorne. Und die Form der Flügel im Querschnitt, dadurch entstehen entsprechende Luftströmungen, könnt ihr euch alles mal auf YouTube angucken oder so, ne? An die Pappnasen, die nicht wissen, wie das geht. Wie freundlich du heute bist. Ja, entschuldige den Begriff Pappnasen. Nein, ich sage immer zu den Schülern immer, ihr Pappnasen so, ne? Oder ihr Lieben. Das habe ich übrigens von dir. Naja, auf jeden Fall, das Flugzeug. Das Leben hast du von mir, nicht das mit den Pappnasen. Ja, das mit den Pappnasen nicht, das meins. So, Auf jeden Fall, das Flugzeug hebt ja gegen den Wind ab. Und ich glaube, das ist so eine Art Motivation, dass man sich so sagt, ey, wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann erst recht. So, dann erst recht Auftrieb und positive Energie. Und ich glaube auch, also ich habe mir auch immer gesagt, so started from the bottom. Wenn du von ganz unten nach oben kommst, hast du mehr gerockt, als wenn du von oben nach oben gehst. Weißt du, was ich meine? Also dann hast du dann hattest du eine Veränderung, dann hattest du eine Entwicklung und das ist ja auch positiv, ne? Und ja, also das sage ich auch immer für mich so, jetzt zum Beispiel meine Aufgabe, um jetzt was Persönliches wieder über das Lehramt zu erzählen. Deswegen bin ich auch Realschullehrer geworden, um das hier jetzt mal anzuschneiden. Also ich habe ja eigentlich für GymG studiert. Ich wollte ja eigentlich Gymnasiallehrer werden. Habe mich dann aber entschieden, irgendwann in die Sek 1 zu gehen, weil, jetzt kommt's, ich glaube, mit denen, die, also ich sag mal so, wenn du dort einen durchkriegst, so an unserer Schulform, dann warst du wirklich erfolgreich, weil die ganz andere Probleme haben als die Kids, die am Gymnasium sind oder so. Ne? Muss man jetzt nicht im Detail nennen, aber man hat natürlich auch Kinder, die haben einen ganz anderen Background, also einen weniger positiven Background, beziehungsweise dann doch negative Umstände, wenn man es so sagen will, mit negativen Energien. Und wenn du diese Kinder formst oder denen halt so positive Energie vorlebst, also die haben viel Gegenwind, aber du bist dann vielleicht der Flügel dieser oder Funke, das Flugzeug. Genau. Ja. Oder du bist dieser Funke, dass sie selber zum Flugzeug werden und abheben, trotz dieses Gegenwindes. Und ich glaube, dann bist du auch mega krass erfolgreich. Und auch in anderen Bereichen. Ich glaube, wenn du echt positive Energie hast, dann hast du eine so eine Stimmung, so nach dem Motto, jetzt erst recht so. Ne? So, so jetzt erst recht mache ich es gut. Ja. Ganz interessant, das passt gerade sehr gut dazu. Gestern hat meine Frau irgend so ein YouTube-Video geguckt und dann bin ich gerade reingekommen in das Zimmer und dann hat der Typ irgendwas mit Philosophielehrer gesagt. Mhm. Und ich so, was ist das für ein Video? Ist der Typ Philosophielehrer? Also nein, er meinte gerade so, dass, also die Frage war, die gestellt worden ist, das war irgend so ein Interview zu so einem Typen, wer hat dich am meisten in deinem Leben beeinflusst oder bei deinen Entscheidungen mitgewirkt? Und ein Punkt von ihm war unter anderem, dass er gesagt hat, mein Philosophielehrer. Ja. Und da dachte ich mir so, boah, hoffentlich... Also nicht, meint weil er ich, dich? Nein, er war 60. Also er war 60 oder 70, glaube ich. Also ne, von seiner Seite. Hoffentlich werde ich, also ich hab das für mich gewünscht, oder beziehungsweise für die Kinder, die wir unterrichten, habe ich mir echt gewünscht, dass irgendwann mal ein Kind sagt, ey, mein Philosophielehrer hat mich sehr positiv beeinflusst. Und dadurch habe ich angefangen, so, keine Ahnung, mich weiterzuentwickeln, nach Wissen zu streben, für meinen Traum zu arbeiten. Auch wenn ich das nicht... gibt es so ein voll cooles Video auf Englisch. Entschuldigung, dass ich kurz reingrätsche. Da gibt es so ein Video, da sagen so ehemalige Schüler, machen so eine Videomessage, also so an ihre alten Lehrer und sagen so, also nicht direkt an die gerichtet, aber die sagen dann halt so, ja, das, was ich heute geworden bin, bin ich nur mit dem und dem geworden und keine Ahnung was, ne? Also so sehr positive Bezüge zu ihren Lehrern und dann überraschen die so und kommen dann rein zufällig in den Raum rein, so, ne, und dann ist das so ein freudiges Wiedersehen. Und das, also glaub ich glaube, das glaube ich halt auch, dass wir so sehr viel, also wir geben da was mit und umso wichtiger ist es, dass wir positive Energie mitgeben, ne? Hallo? Ja, ich glaube, das war also geil. Ich musste gerade überlegen. Ich glaube, dass, also ich würde mir nicht zusprechen, dass ich irgendwie einen Schüler so beeinflusse, dass er jetzt sein Leben voll im Griff hat. Dafür mache ich, also ich denke nicht, dass ich da in der Lage zu bin, aber ich wäre gerne diese eine Funken oder ich wäre gerne am Unterrichten, wo es bei ihm dieses Klick macht oder wo dieser Funke übergeht. Ich meine, das muss ja nicht in einem Moment sein, sondern das kann ja über einen Zeitraum hinweg sein. Aber es würde mich einfach freuen. Ich muss das auch nie erfahren. Also ich möchte dafür auch nicht irgendwie gelobt werden oder so. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ey, geil, du hast deinen Job geschafft. So, du hast es einfach hingekriegt. Ja. So. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist mit ein höher gestelltes Ziel für mich, dass ich die Schüler bei uns an der Schule oder bei denen ich unterrichte, so beeinflusse, dass die mehr aus sich rausholen, als sie sich selber zugetraut hätten. Ja. Weil ja, ich weiß nämlich, alle unsere Schüler, wenn sie wollen und wenn die wirklich an etwas glauben und dieses Ziel vor Augen können, die können alles schaffen, was die wollen. Ja. Die müssen nur wollen und am Ball bleiben. Ja, ich glaube auch, das Ding ist einfach, der Weg bleibt der gleiche. Es kommt nur darauf an, wie lange man braucht dafür. Ne? So theoretisch, ja, so ist es. Wenn jetzt einer, sage ich mal, trotzdem das, eine Eins haben möchte in einem bestimmten Fach oder so, der eine lernt dafür 5 Minuten, schreibt eine Eins. Der andere schreibt 2 Stunden. Und lernt 2 Stunden und schreibt dann halt auch die 1. Ne? Es kommt halt immer drauf an, so für den einen dauert der Weg länger, für den anderen vielleicht weniger länger. Ne? Und was ich dazu noch sagen wollte, gerade jetzt wieder in Bezug auf Schule, ich habe eine so eine Klasse, ich sage jetzt nicht welche, es ist auf jeden Fall nicht meine eigene, also in der ich Klassenleitung bin, aber es ist eine Klasse, in der ich unterrichte. Und ich muss die wirklich regelmäßig so einnorden. Ich muss die regelmäßig anschnauzen, so, ne? So, weil es nicht anders geht, so. Ja, oder was heißt regelmäßig? Also es gibt so Phasen, da muss ich halt wieder reingrätschen. Aber dann versuche ich immer im Anschluss, in der nächsten Stunde, immer auch gleichzeitig so das Gespräch nochmal zu führen und das nochmal zu reflektieren. Und denen auch zu sagen, so, ey, ich schnauze euch nicht an, weil ich sauer bin oder weil ich euch fertig machen will, sondern einfach, weil ich enttäuscht bin, und das betrifft auch mehr meine eigene Unzufriedenheit, sage ich denen auch immer. Mhm. Ich versuche sehr viel positive Energie reinzustecken und bin dann enttäuscht, wenn die das nicht mitnehmen. Und das sage ich denen auch. Und ich sage denen dann auch direkt im Anschluss immer so, ey, dass ich glaube auch, so wie du es gerade gesagt hast, ich glaube wirklich bei jedem daran, dass er alles erreichen kann, was er will. Und dann versuche ich die immer dahingehend auch denen zu erklären, so, ey, Leute, so, also ich bin da auch realistisch. Wahrscheinlich ist das auch keine gute Pädagogik, aber ich frage dann auch immer so, ey, was willst du erreichen? Was willst du machen? Und das ist das Hauptproblem. Die meisten wissen das gar nicht. Ja, aber die meisten haben materielle Ziele. Und dann sind wir mal ganz ehrlich, Bro, wenn du in der Schule keinen guten Abschluss hast, musst du später umso mehr Gas geben, umso mehr Power geben. So, mehr ackern. Ja, mehr ackern. Ist einfach so. Für das, was du alles haben willst. Weil ganz ehrlich, am Ende des Tages, klar, wir wollen Jobs machen, die uns gefallen, die uns Spaß machen. Aber am Ende des Tages wollen wir einfach Kohle nach Hause bringen, dass wir unsere Freizeit geil gestalten können. Dass wir Dinge machen können, dass wir keine Sorgen haben, dass es unserer Familie gut geht. Also wir brauchen nicht mehr, also ne, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Luxusbedürfnissen und normalen Bedürfnissen, aber am Ende des Tages wollen wir doch einfach nur ein Dach über dem Kopf, ein warmes Zuhause, was zu essen und Gesundheit und Glück, so, weißt du? Mhm. So, und umso schwieriger wird es, wenn du einen schlechten Abschluss hast, und das sage ich den Kindern auch immer. Ich so, ey, wenn ihr keinen Bock habt, bei McDonald's Burger zusammen zu basteln, dann müsst ihr ein bisschen Gas geben, so, dann habt ihr mehr Möglichkeiten, selbst wenn die dann am Ende doch McDonald's Burger basteln wollen, weil die so wie SpongeBob voll gerne Burger braten wollen, ne, ist vollkommen in Ordnung, Mann. Aber ja, ich denke mir, am Ende des Tages mehr Möglichkeiten zu haben, macht einen glücklicher. Und das macht auf dann auch diese positive Energie aus. Wie geil ist das denn bitte? Bei mir zum Beispiel, ich werde jetzt nicht zu persönlich jetzt hier ins Detail gehen zu meiner Person, aber ich habe einige Sachen in der Kindheit erlebt, die nicht geil waren. So, und ey, als ich dann meine Abiturnoten bekommen habe, das Zeugnis bekommt man ja dann immer so feierlich überreicht. Und vorher hatte ich dann so meine Noten aus allen Prüfungen und Fächern und so und wusste schon, welchen Schnitt ich habe, ne? Ey, so, ich bin mit Tränen nach Hause gegangen, so, weil ich mich gefreut habe und gedacht habe, so, ey, ich habe so viel Scheiße durchgemacht und habe trotzdem mein Abitur so bekommen, weißt du? Oder auch nach dem Studium war ich stolz wie Oscar, dass ich so gesagt habe, ey, so krass, Mann, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen, so mit einem Einserschnitt gerockt, so. Und denk mir, ja, nein, aber ich denke mir dann so, ey, so von wo bin ich gestartet, dass ich da bin, so, ja, weißt du? So, und ganz kurz dazu, unser Schulsystem, ne? Ich war laut Aussage meiner Grundschullehrerin war ich Legastheniker und Förderkind. So, und heute bin ich Lehrer und unterrichte Deutsch. Also. Ja, ne? Also so, wie gesagt. Man kann alles schaffen, man muss nur wollen. Lasst euch auch niemals sagen, dass ihr irgendwas etwas nicht könnt und niemals schaffen werdet. Ja. Also das gilt jetzt für alle, sowohl für unsere Schüler als auch für alle Menschen. Lasst euch niemals sagen, dass ihr irgendwas nicht schafft oder nicht machen könnt oder das nichts für euch ist. Wenn das einer sagt, dann sagt ihr das höchstens selber. Ja. Kein anderer hat irgendwie das Recht, euch zu sagen, was ihr nicht könnt. So. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, so, warum bestimmst du, was ich kann oder was ich nicht kann oder was andere können oder was na, oder nicht können. Ja. Ja. Was ist dein ganz ehrlich Moment? Oh, du hast mich jetzt in die Pfanne gehauen. Damit habe ich jetzt nicht so plötzlich erwartet. Mein ganz ehrlich Moment ist, ich brauche ein bisschen Zeit zum Überlegen. Willst du erstmal loslegen? Dann hau ich raus. Mein ganz ehrlich Moment stammt gar nicht aus der Folge heute. Aber ich bringe es sehr gerne damit in Verbindung, weil ich denke, das macht die Wichtigkeit von positiver oder den Wert von positiver Energie so deutlich. Und zwar aus meiner letzten praktischen Philosophiestunde mit der 5. Klasse am Freitag. Grüße gehen raus. Ah, die hören das hier wahrscheinlich eh nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Grüße gehen dann raus. Ich laber wieder zu viel hier. Was ist denn los, ey? Das ist jetzt unser auch Job zu labern, deswegen ja, ist alles. Also, gut. Wir haben so ein Tafelbild gemacht. Es ging eigentlich so um Barmherzigkeit, weil wir gerade so den Vergleich von monotheistischen Religionen machen. Ne? So Weihnachtszeit, Zuckerfest, Chanukka und so ein Scheiß haben wir alles verglichen. Also nicht Scheiß, aber wir haben das alles verglichen. Entschuldigung, ich wollte keine Religion beleidigen. Wir haben das verglichen und kamen dann da drauf, so von wegen, ja, ey, so Freude zu verschenken oder positive Energie zu haben oder positive Laune zu haben, ist gut. Und dann haben wir halt auch so eine Gegenüberstellung gemacht. Dann habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, ne? Ja, aber die erzählen nochmal. Also ich habe auf die eine Hälfte der Tafel so geschrieben, ein Lächeln verschenken und darunter geschrieben, was kostet ein Lächeln zu verschenken. Oder Kosten. Und dann haben alle so gesagt, ey, so jemanden anzulächeln und freundlich zu sein, kostet mich nichts, 0 Euro. So, ne? Und dann habe ich gesagt, so, okay, jetzt versetzt euch mal in jemanden hinein, der jetzt von euch quasi so ein Lächeln oder eine nette Anrede oder eine nette Begrüßung oder irgendeine nette Geste brauchen, die nichts kostet. Und was ist für diese Person diese Geste wert? Und der erste Schüler hat gesagt, unbezahlbar. So, weißt du? So, was ist das wert? Unbezahlbar. Und dann denke ich mir so, ey, positive Energie kostet nichts, ist aber für das Leben, für einen selbst und für andere wirklich so unbezahlbar. Das ist mein ganz ehrlich Moment. Mastercard-Werbung. Ja, Mann. Mein Haus, mein Boot, meine Socken. Okay, genau. Ich hör auf. Sorry. Cringe-Moment. Alles cool. Mein ganz ehrlich Moment ist, dass es keine Rückschläge im Leben gibt oder dass es keine Niederlage, also Momente gibt, in denen man eine Niederlage einstecken muss. So beim UNO-Spielen. So wie es Elon Musk sagen würde, sondern es gibt einfach nur, du lernst, kannst entweder du hast Erfolg oder du lernst raus und machst das nächste Mal anders. Ja. Und oft ist es auch so, das wollte ich eben auch schon hinzufügen, wenn irgendeine Situation auch kommt, wo irgendwas negativ läuft und du irgendwie schlechte Laune kriegst oder es dir nicht passt, dann ist das, also ist meine Strategie immer, ich halte dann kurz inne oder ziehe mich dann zurück, versuche die Situation zu analysieren und so die Gegebenheiten zu betrachten und einfach daraus positiv für mich was rauszuziehen oder aus der Situation zu gewinnen und andere Dinge quasi erfolgreich anzuwenden oder den Weg vielleicht anders einzuschlagen. Ja. Das ist mein heutiger ganz ehrlich Moment. Voll gut. Ihr Lieben, heute ist die letzte Folge vor der Weihnachtszeit, fällt mir gerade ein. Und deswegen kurz würde ich nach gerne Weihnachten kommt wahrscheinlich die letzte Folge für dieses Jahr sogar. Genau, ich wollte jetzt aber an dieser Stelle nochmal alle Zuhörer alles Gute zu Weihnachten, zu den Feiertagen wünschen. Macht euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, genießt die Tage so gut es geht mit Familie. Wenn ihr nicht in einem zusammenkommen könnt, weil die Regeln es nicht erlauben, dann ruft euch an, macht das Beste draus. Ich hoffe, ihr habt heute positive Energie mitnehmen können, auch wenn die Folge heute ein bisschen länger war als sonst immer. Lag halt daran, dass wir so zwei Laberköpfe sind, aber nimmt es uns nicht übel. Ja, welche zwei meinst du? Du und dein imaginäres Ich. Nein, keine Ahnung. Wir beide halt. Genau, das wär's von mir heute. Ja, Mann, bleibt ganz ehrlich und schaltet nächstes Mal wieder ein. Zu eurem Lieblingspodcast. Mit? Hassan. Und? Guido. Alles klar. Haut rein, ihr Lieben. Bis dann, ciao. Bye, bye.